Kundgabe 2807. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.07.1943. Geistige Wende. Wenn sich die Menschheit vor einer geistigen Wende befindet, so ist dies immer eine Zeit ungeheurer irdischer Umwälzungen, die geistig und irdisch nur zu einem Chaos führen, das zuletzt in völliger Zerstörung endet. Denn eine geistige Wandlung der Menschheit ist nicht mehr zu erwarten, so die Menschheit in einem solchen Chaos angelangt ist, wo sie Gott nicht mehr zu erkennen vermag. Darum muss Gott eine gänzliche Umwandlung bewerkstelligen, was also eine geistige Wende genannt werden kann, weil nun ein alter Zeitabschnitt zu Ende geht und ein neuer beginnt. Das heißt, dass eine Periode der Entwicklung die andere ablöst. Die Menschen aber glauben an eine geistige Wende innerhalb der Menschheit der derzeitigen Entwicklungsperiode. Doch es ist völlig aussichtslos, dass die Menschheit, die so gottfern ist, von selbst wieder Gott zustrebt, da sie bar ist jeder Liebe und somit auch Gott nicht mehr erkennt. Folglich ist eine Aufwärtsentwicklung dieser Menschen nicht mehr zu erwarten. Sie verharren auch nicht auf der gleichen Entwicklungsstufe, sondern entwickeln sich nur noch rückschrittlich. Und es muss dies unweigerlich zum völligen Verfall führen, sowohl geistig als auch irdisch. Ein unvorstellbares Chaos ist also die Folge davon und letzten Endes ein göttlicher Eingriff, ein Auflösen dessen, was keine Höherentwicklung mehr zu Wege bringt. Es muss die alte Erde gewandelt werden und mit ihr auch das in der Form gebundene Geistige, das versagt hat in der letzten Erdenlebensprobe. Es muss eine geistige Wende eintreten, es muss dem entgeisteten Zustand ein Ende gemacht werden und eine Scheidung stattfinden zwischen den Gottzustrebenden und den völlig entgeisteten Menschen, auf dass die Ersteren nicht den Letzteren zum Opfer fallen. Dieser Zeitpunkt ist nicht mehr fern, denn die zunehmende Lieblosigkeit der Menschen zieht sie selbst heran. Und so der denkende Mensch die Lieblosigkeit erkennt, wird es ihm auch verständlich sein, dass Gott sich immer mehr entfernen muss von den Menschen, weil sein Wesen Liebe ist. Und da die Liebe die Ursubstanz der Schöpfung ist, muss sie vergehen, so wie Gott seine Liebe von ihr zurückzieht. Noch halten die wenigen Menschen, deren Herzen noch nicht völlig erkaltet sind, dieses Geschehen auf. Doch es ist kein geistiges Aufblühen zu erwarten und folglich auch keine lange Dauer bis zum Ende dieser entgeisteten Welt. Die geistige Wende ist die Umformung der alten zur neuen Erde. Die geistige Wende ist das Ausscheiden der entgeisteten Menschen und die Zeit tiefsten Friedens, die dann auf der neuen Erde der Zeit der Trübsal auf der alten Erde folgt. Die geistige Wende kann aber erst kommen, nachdem das Menschengeschlecht der Jetztzeit, das völlig entgeistet ist, hinweggerafft ist und die wenigen Gott erkennenden und bekennenden Menschen nicht mehr bedrängen kann. Denn nun ist ein Menschengeschlecht auf Erden, das innig mit Gott verbunden ist, das ihm dienet und die Liebe als erstes Gesetz gelten lässt, das seinen Willen erfüllt und nicht wieder die göttliche Ordnung verstößt, das also ein Leben führt in Frieden und Glückseligkeit, das aufbauend tätig ist und kein Leid und Trübsal kennt. Es ist eine Zeit, die völlig abweicht von der Zeit zuvor. Nimmermehr aber kann diese Zeit der geistigen Wende den Menschen der alten Erde beschieden sein. Denn diese wandeln sich nie und nimmer zur Höhe, nachdem sie so weit geistig gesunken sind, dass jegliche Liebe unter ihnen erkaltet ist. Es gibt kein geistiges Aufblühen unter jenen Menschen, die weder Not noch Trübsal zu anderem, Gott zugewandtem Denken bewegt. Es ist nur ein ständiger Rückschritt zu verzeichnen, der geistig und irdisch ein Chaos nach sich zieht, das nur noch beendet werden kann durch eine gänzliche Vernichtung alles dessen, was unreifes Geistiges in sich birgt. Es kann aber auch der Menschheit nicht mehr lange Frist gegeben werden, weil sie nicht auf der gleichen niedrigen Stufe verharrt, sondern sich immer mehr abtreiben lässt in die Tiefe und die Folge davon eine unausbleibliche Katastrophe sein muss. Denn die immer größer werdende Entfernung von Gott bestimmt selbst die Stunde der Vernichtung. Weil sie sich steigernde Lieblosigkeit bedeutet und diese ein Zurückziehen der göttlichen Liebekraft, ohne die nichts bestehen kann. Und an dem Gebaren der entarteten Menschheit ist auch ihr geistiger Tiefstand zu erkennen. Und es ist daraus zu ersehen, dass die Zeit immer näher rückt, die das Ende der Menschheit bedeutet. Es ist die Endzeit angebrochen und sie währet nicht mehr lange, denn die Frist ist abgelaufen, die Gott dem Geistigen zur Erlösung gegeben hat. Es ist das Ende einer Erlösungsperiode gekommen und der Anbruch einer neuen Erlösungsperiode bedeutet die Zeit der geistigen Wende. Amen.